soll die Freundschaft leben. Hoch die Allerliebste dazu und alles, was uns sonst gefällt. Trink mit mir auf du und du, lasst uns das Glas erheben. Denn nichts Schönes kann es geben, als wenn man fest zusammenhält.